Ey, ma, Rolex Spaghetti, smitten Girls und pinken Caddy. Moto Razor, ich Trina, du Trick Daddy. Durch das Valley, Kelly Girls wie Katy Perry. Gepierste Belly, macht deutschen Rap wieder sexy. Pool Party, Sunshine, Kavalis. Komm in meiner Crib, ich sip, was geht, Mami? Sag dein DJ, spiel Lil Flip, Hypnotic. Bist du mit mir, zahlst du gar nichts, das macht mich so sympathisch. Uniformiert in Juicy Couture. Udi ist auch süß, wie du siehst, ich öffne die Türen. Double Cops, Bobo Buds, genauso wie früher. Schmeiß das Money in die Luft, als gehört es nicht mir. Start in den Club, Booty Star Design. Hair done, nails did, lad dich auf die Party ein. Ein bisschen nackte Haut, schade keinem. Hose up, G-Star, dicke Seat und alles scheint. Start in den Club, Booty Star Design. Hair done, nails did, lad dich auf die Party ein. Ein bisschen nackte Haut, schade keinem. Hose up, G-Star, dicke Seat und alles schreien. Dresscode, Vanilla Ice Pinky Ring wie Lil Kim in Hypnotize. Rooftop Partys mit Barbie sippen Cristal. Dumme Schwindel frei sein für den Listenpreis meiner APIs. Super size, trage Grills wie Juvenile. Local Jeans so gewagt, dass ich mir jugendfrei. Badass Bitch, nenn mich nicht Cutie Pie. Mein Outfit sagt den Boys, ihr müsst schon lang in der Schule sein. Bikini Babes, Jacuzzi, Martini Taste. Die Gästeliste bei mir sieht aus wie bei den VMAs. Lass uns spielen, als wär's ein Videogame. Shirin Bay, bomb, bomb, bomb wie B2K. Start in den Club, Booty Star Design. Hair done, nails did, lad dich auf die Party ein. Ein bisschen nackte Haut, schade keinem. Hose up, G-Star, dicke Seat und alles scheint. Start in den Club, Booty Star Design. Hair done, nails did, lad dich auf die Party ein. Ein bisschen nackte Haut, schade keinem.